Laut dem Bericht des südkoreanischen Senders KBS gab die südkoreanische Armee bekannt, dass am 1. September im Bezirk Gangwon von Südkorea das Geländemanöver der 11. Division der Landstreitkräfte beginnt. Bei diesem Manöver, das bis zum 6. September dauern wird, wollen die Kriegsfanatiker unter Einsatz von großen Streitkräften und vielen Kriegsrüstungen die Übungen für Flussüberquerung, Manövrieren usw. durchführen.